Sabine Gietzelt. Willkommen zu einer musikalischen Franz Kafka-Ausgabe. Jeder Menge Bands wird sogenannter Kafka-esker Sound zugeschrieben und den dürfen sie auch gerne weiterhin haben. Aber wir hören heute Musik von Bands, die sich direkt auf den einzigartigen Schriftsteller Franz Kafka beziehen. Dabei hat er gar nicht so viel geschrieben, beziehungsweise vieles hat er selbst vernichtet. Und die Bücher, die wir kennen, sollten nach seinem Tod ebenfalls vernichtet werden. So wollte es der Autor, aber glücklicherweise ist es so nicht passiert. Und nun können wir die Bücher von Franz Kafka alle lesen. Den Prozess, das Schloss, die Strafkolonie, die Verwandlung, den Hungerkünstler und Josephine, die Sängerin, die eine Maus war. Und wir können sie auch hören in vielen Hörbuchausgaben. Im Nachtmix geht es heute um Franz Kafka als Inspiration von Musikern und Bands. Hier zum Beispiel haben wir Wolfgang Vogt mit einem Text von Franz Kafka. Yeah. Wolfgang Vogt mit einem Stück Kafka Tracks Nummer 3, gemacht aus einer Bassdrum und Ausschnitten aus einem Franz Kafka Hörbuch. Aus der guten Idee wurde eine ganze Kafka Tracks Serie. Wolfgang Vogt war seit Anfangszeiten von Techno immer ein spannender Elektrokünstler. Er hatte tolle und einflussreiche Labels gegründet bzw. mitgegründet, darunter das Kölner Vorzeigelabel Kompakt. Und selbst hat er unter vielen verschiedenen Namen eigene Musik veröffentlicht. Und auch das war fast immer gute. Franz Kafka ist am 3. Juli 1883 geboren und am 3. Juni 1924 gestorben. 1983 wurde sein 100. Geburtstag gefeiert. Es erschienen viele neue Bücher über ihn, Interpretationen etc. Nicht alle waren gut. Aber ein Jubiläum hat in diesen Zeiten immer auch mit Vermarktung zu tun. Kafka selbst hatte in seinem Werk Der Prozess geschrieben: Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber. Kann man so stehen lassen. 100 Jahre nach seinem Tod, also 2024, ist wieder ein literarisch bedeutendes Kafka-Jahr. Mit Ausstellungen, Lesungen, anderen Veranstaltungen und mit Kafka für Boshafte von Nicolas Mahler, auch einem neuen Comicbuch über ihn. Ein biografischer Comic von David Zane Meyerowitz und dem Künstler Robert Crumb ist aber schon vor 30 Jahren erschienen und auch davor gab es noch einen. Die Geschichten von Franz Kafka lesen lohnt immer, auch wenn seine meisten Werke unvollendete sind. Wird Franz Kafka deswegen immer wieder für seine legendären Anfangssätze gerühmt? Kaum. Wir feiern im Nachtmix heute Franz Kafka in der Musik und beginnen mit Blumfeld. Zurück zum Haus, zwischen den Gleisen und dem Garten, in dem die Apfelbäume warten, auf die ich kletterte, mich vor Erdanziehung rettete, bis jemand rief und ich dann in die Küche lief auf meinen Platz, den ich verließ wie ein Glauben. Wie die Klassenzimmer, Sportplätze, Partykeller, Sicherheitszonen, geschaffen von Eltern und Menschen, die in Luftschutzbunkern wohnen, in denen du sonst nichts vermisst außer dir selbst. Und sobald du dich fragst, wer das ist und ob du dir so wie du bist gefällst, wird das der Moment, in dem du das Gebäude verlässt. Mit ihm ein Berg von Leichen, deine, ich sah meine auf den Schienen beigestellten Weichen, ein letztes Mal die Köpfe schüttelnd liegen und fuhr fort und drüber weg. Fuhr fort und drüber weg. Fort und drüber weg. Als unsichtbares Sexsymbol, das den Gedanken lauter werden lässt, wenn dich im Dunkeln mit mir dein Tastsinn verlässt. Wie man Liebe macht, hat uns nicht nur um den Beistand, sondern auch um den Verstand gebracht. Unser libertäre Linguisten, Lehrkörper und Theisten haben sich hoffentlich totgelacht und nicht bloß wie sonst ins Fäustchen gemacht, weil die wollen, dass wir werden sollen wie sie. Bleibt nur weiter, weiter, weiter. Soziale Randgruppe auf dem Weg zu sich selbst. Die Geschichte ist alt und wird älter. Auf Tanzflächen, Tresen, Vinyl und Papier. Zelluloid und bei dir heißen hier. Büroräume sind Sicherheitszonen in der Realität. Ein Lebender, der nicht weiß, wie das geht. steht vor dem Haus, steht zwischen den Gleisen und dem Garten, in dem die Apfelbäume warten. Blumfeld aus Hamburg und Mitbegründer der Hamburger Schule. Benannt haben sie sich nach der Geschichte von Franz Kafka und die beginnt so. Blumfeld, ein älterer Junggeselle, steigt eines Abends zu seinem Zimmer im 6. Stock hinauf. Blumfeld denkt an einen Hund und entdeckt, als er in seine Wohnung tritt, 2 aufeinander abgestimmt hopsende Tischtennisbälle. 1915 hat Kafka diese Geschichte geschrieben, aber nicht vollendet. Sie wurde erst nach Kafkas Tod veröffentlicht. Die Szene mit den hopsenden Tischtennisbällen, die Blumfeld vergeblich zu bändigen versucht, ist grandios. Der Mensch und sein Scheitern am hüpfenden Objekt. Dass Jochen Distelmeier von der Band Blumfeld selbst auch literarische Ambitionen hatte, das wurde aber auch ohne den kafkaesken Bezug zu Blumfeld sehr schnell klar. Und jetzt die Verwandlung in den Käfer mit Danger Dan. Als ich erwachte, war ich ein Insekt. Ich ging in den Bioladen und kaufte mir Sekt, frühstückte Dinkelcroissants und ging zur Vernissage eines sehr inspirierenden Street-Art-Artist. Alle meine Freunde lebten auf die gleiche Art und Weise. Sie waren alle irgendwas mit Art und Weise. Je nach Anlass anders angepasst, mit 3 Tage Bart, aber Schal aus Seide. Ich arbeitete in einem Startup mit Medien und erfand am laufenden Band Artikel Seriennummern. Eine Zahl ist ein abstraktes mathematisches Konzept, doch wenn ich Zahlen kombinierte, dann wurden sie perfekt. Die Vollkommenheit verständlicher Schemata, die der Schlüsselcode zum echten Leben war. Am Ende der Gleichung verwandelt sich jeder und erwacht eines Tages in der Gestalt eines Käfers. Aber dann kommt die Angst, so zu sein, wie du warst. Löst die Ängste aus deiner Vergangenheit ab. Du erinnerst dich nicht, aber ganz genau das, was du bist, wolltest du nie werden, hast du gesagt. Die Angst, so zu sein, wie du warst, löst die Ängste aus deiner Vergangenheit ab. Eines Morgens wachst du auf in der Gestalt eines Käfers. Die Verwandlung kommt über Nacht. Ich wurde nie geboren, ich habe keine Eltern. Ich komme aus dem Müllhalter am Rande der Gesellschaft. Ernährte mich von Abfall, Absonderung und Exkrementen und formte daraus die Gestalt eines Menschen. Aber dann kommt die Angst, so zu sein, wie du warst. Löst die Ängste aus deiner Vergangenheit ab. Du erinnerst dich nicht, aber ganz genau das, was du bist, wolltest du nie werden, hast du gesagt. Die Angst, so zu sein, wie du warst, löst die Ängste aus deiner Vergangenheit ab. Eines Morgens wachst du auf in der Gestalt deines Käfers. Die Verwandlung kommt über Nacht. Die Verwandlung kommt über Nacht. Gregor Samsa ist der Name der Hauptfigur in der Erzählung Die Verwandlung. Und es gibt eine Band mit dem Namen Gregor Samsa. Eine enorm langsame, verschleppte Postcore-Band aus Richmond, Virginia. Da wird mit der Zeit so lässig umgegangen, als gäbe es keine Zukunft, für die man eventuell auch noch bisher Zeit brauchen würde. Gregor Samsa, die Band, war bzw. ist bislang nicht besonders erfolgreich, aber intellektuell und vielleicht wollten sie genau das mit ihrem Bandnamen unterstreichen. Thank you. These Points Balance Your Young and Old von Gregor Samsa. Eine fünfköpfige Wiener Band namens Grant bemüht den Namen Kafka in einem ihrer Songs, der Kaffee-Eck heißt. Das passt zwar gut zum offensichtlich von ihnen angestrebten, morbid-intellektuellen und leicht nihilistischen Image als Wiener Band, aber nicht zum Sound und ist somit nur ein schmückender Spreisel im gefälligen Lidl. Franz Kafka hasste Wien übrigens. Nichtsdestotrotz hören wir Grant und finden bei genauem Hinhören bei circa einer Minute den Hinweis auf Franz Kafka und seinen Freund und Förderer, den Schriftsteller Max Brod. Und wieder sitz ich im Kaffee-Eck, rauche Schick und Druck an, Schnaps weg. Ich sitz dort klassisch ganz allein, setz dich zu mir, dann sind wir zwei. Und wieder klassisch ganz allein. Wie soll's halt jemals anders sein? Mein Lebenszweck, ich hau mich weg im Kaffee-Eck. Ein Power-Nap, kühles Nass in mein Glas im Kaffee-Eck. Franz Kafka meinte mal, mein letzter Rat in dieser Sache bleibt, immer weg von Wien. Wir hörten Grant. Inspiriert von Franz Kafka ist auch Ian Curtis von Joy Division gewesen. Was die Stimmung betrifft, passt es eh. Aber es gibt auch konkretere Bezüge. Wir hören Colony. She lays asleep, she takes him in her. Colony. Ich kann mir kaum eine bessere Band als Joy Division als Referenzband für Franz Kafka vorstellen. 1914 hatte er die Kurzgeschichte In der Strafkolonie veröffentlicht, übersetzt The Penalty Colony, in dem es um ein technisches Gerät geht, gemacht fürs Foltern. Ian Curtis las gern und viel, liebte J.G. Ballard, den alle Underground-Gestalten damals liebten, er mochte Nikolai Gogol und eben Franz Kafka. Die Folge davon war das Stück Colony. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung von Joy Division's Colony nannte sich eine Band aus Edinburgh Joseph K., nach dem Hauptdarsteller in der Kafka-Geschichte Der Prozess. Pseudo-punks and all the mindless. I see everything from up in here. I watch the girls and watch the heads down. Oh, please, oh, take me away to where you're going. I must be with you. Oh, we can drive as fast as we can. Got a future, and no one else could. Auch diese tolle Band Joseph K. gab es nur kurz von 1979 bis 1982. Auch sie war nachhaltig einflussreich und prägte Bands wie Franz Ferdinand, The Rapture und viele andere. Und noch eine Band aus Edinburgh, Eyes of Others. I used to be handsome, I used to be good looking. Now I clean the table once I've done the cooking. Safe as a house. Exponential. Safe as a house. used to be handsome, I used to be good looking. Now I clean the table once I've done the cooking. Safe as a house. Safe House von Eyes of Others. Hinter diesem Namen steckt John Bryden. Offenbar haben sich in Edinburgh kreative Franz Kafka-Fans angesammelt. Auch Safe House hatte zumindest für den Songwriter einen Bezug zu Kafka. John Bryden erzählte mal darüber, wie ihn eine Meditier-App erst zur Verzweiflung und dann zu der Erkenntnis getrieben hatte, dass Meditation und Technologie nicht gut zusammenpassen. Er hatte sein Passwort vergessen und hing daraufhin stundenlang mit wechselnden Mitarbeitern in der Service-Hotline. Eine Kafkaeske Situation, wie er fand, was ihn zum Song Safe House inspirierte. Und jetzt die Münchner Band Le Millipede mit ihrer instrumentalen Miniatur Kafka. Le Millipede im Nachtmix mit Sabine Gietzelt über Songs, die es ohne Franz Kafka vielleicht gar nicht geben würde. Geradezu unmöglichen Weise eine einzige hohe, aber starke Stimme würde, die an das Ohr schlug. Landvermesser. Landvermesser. Landvermesser. Sanjemisic. Wie Oswald, wer dort rief es, eine strenge, hochmütige Stimme. Gar zögerte sich zu nennen. Wer dort? Es wäre mir sehr lieb, wenn dort seit nicht so viel telefoniert würde. Es vor einem Augenblick ist telefoniert worden. Landvermesser. Landvermesser. Landvermesser. Hauchte dem Stimmklang nach und überhörte dabei fast die Frage: Was willst du? Am liebsten hätte er den Hörer schon weggelegt. Nur gezwungen fragte er noch schnell: Wann darf ich ins Schloss kommen? Niemals. Gut, sagte Gar. Landvermesser. Landvermesser. Landvermesser. Nur eine Band, die auch aus Prag kommt, darf sich Kafka-Band nennen, dachten sich Jaromir 99 und Jaroslav Rudiš. Sie kommen aus Prag und vertonen einzelne Geschichten von Franz Kafka. Wir hörten ein Stück aus Das Schloss. Diese Idee hatten auch schon Tangerine Dream mal auf ihrer Platte Franz Kafka – The Castle, klang naturgemäß aber ganz anders. Franz Kafka war aber nicht nur düster, sondern muss sehr humorvoll gewesen sein. Beim Vorlesen eines seiner Texte soll er lauthals losgelacht haben, schrieb sein Freund Max Brod, der dafür sorgte, dass die Erzählungen von Franz Kafka nach seinem Tod veröffentlicht wurden, gegen den letzten Willen des Autors. Stürmt das Schloss in der tokotronischen Kurzform SDS, sowie auch der Sozialistische Deutsche Studentenverbund abgekürzt wird. Tokotronics Dirk von Lozow schrieb dieses Stück unter dem Einfluss der deutschen und europäischen Asylpolitik, ganz bewusst mit der Metapher vom Schloss nach Franz Kafka. Wir kommen jetzt zum Ensemble Kafka, das Ensemble mit A geschrieben. Es ist ein Projekt des Saxophonisten und Klarinettisten Stephen Brown, den ältere Musikhörer und Hörerinnen noch von Tuxedo Moon kennen könnten. 1979 waren Tuxedo Moon mit ihrer Single No Tears sehr erfolgreich im damaligen Underground. Das Ensemble Kafka klingt ganz anders, ist von Musikstilen aus vielen Ländern beeinflusst, vor allem mexikanischen, und entstanden, als Stephen Brown einen Soundtrack für einen mexikanischen Film schrieb und den live aufführte. Die Zusammenarbeit war offenbar so gut, dass das Projekt länger bestehen blieb. Thank you. Sie hörten den Nachtmix mit Songs, in denen Franz Kafka, der selbst mit Musik nicht so viel am Hut hatte, in mehr oder weniger direkter Art und Weise gehuldigt wurde. Die Sendung finden Sie, wie so viele andere Nachtmixe, auch unter dem Stichwort Pop and Rewind in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Gehzelt. Thank you. 2 Zündfunk präsentiert. Yard Act am 17. April in der Münchner Moffathalle. Are you listening? I'm actually very fucking nice. All the way aus dem nordenglischen Leeds. Wild und lässig zugleich. Ihr Humor very British, die Texte kritisch und politisch. Und das zweite Yard Act Album ist auch auf dem Weg. Yard Act, das einzige Konzert in Bayern, am Mittwoch, den 17. April in der Münchner Muffathalle. Präsentiert vom Tanzenden Zündfunk. Der nächste Nachtmix läuft morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Eine schöne Auswahl an Musiksendungen und handgepickten Playlisten von den Nachtmix-DJs gibt's in der ARD-Audiothek unter Pop and Rewind. Bayern 2. Grenzenlos hören. Nachrichten.